Hör mal, Dankeschön. Hör mal, machst du Sax und Gesang allgemein mehr auf dem Monitor? Hört man sehr schlecht. Lied, Gesang und Background und Sax. Okay, nächster Song heißt My Fresca Hall. Richtig. Das ist ein Reggae. Mikesh, ja. Inja. Auf Köller war er platt. Inja. Hallo.